statt auf der Erde im Dreck. Es gibt Gesichter, die mich zum Lächeln bringen. Und schließlich Freiheit, Liebe und Glück. Der Erste Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. Zäh schleppt er sich dahin. Russland versinkt im Bürgerkrieg und schließt mit Deutschland den Frieden von Brest-Litowsk. Deutschland und Österreich sind am Ende ihrer Kräfte. Dennoch zwingen die Heeresleitungen ihre Armeen in immer neue Schlachten. Den Alliierten geht es nicht besser. Großbritannien ist erschöpft von den Großoffensiven in Flandern, Italien am Rande des Zusammenbruchs. Der Aufmarsch der amerikanischen Truppen ist die letzte Hoffnung der Entente. Nordfrankreich ist vom Krieg verwüstet. Angst und Hass der Franzosen auf die Deutschen können nicht größer sein. Ganz Europa hungert. Schließlich bricht auch in Deutschland die Revolution aus und der Kaiser dankt ab. Der Krieg ist vorbei, der Epochenbruch ist da. Doch die junge Republik steht im Schatten dessen, was Militär und Monarchie hinterlassen haben. Chère Marie, alles Gute für das Jahr 1918 mag ich dir kaum wünschen. Denn es kann kein gutes Jahr werden. Weiterhin bleiben wir getrennt. Weiterhin werde ich weit weg von meiner Heimat sein. Und dass der Frieden kommen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Paul Pirot ist kriegsmüde und er hat Heimweh. Seinem Neujahrsgruß fehlt jede Freundlichkeit. Paul Pirot ist ein Poilu, ein einfacher französischer Soldat. 1916 hat er im Schützengraben von Verdun gekämpft und 1917 war er bei der französischen Offensive am Chemin des Dames dabei. Doch jetzt soll sein Regiment die Front in Norditalien unterstützen. Zu kämpfen, um für einen unglückseligen Verbündeten die Linie zu halten, ist etwas ganz anderes als dich, meine Familie und meine Heimat zu verteidigen. Alles erscheint mir hier sinnlos. Alles, was ich esse, macht mich krank. Seit Tagen habe ich Kopfschmerzen, die nicht mehr nachlassen. Entschuldige, dass ich so sehr jammere. Ich sollte mehr Courage haben. Je suis désolé. Je t'aime. Paul. Freitag, 4. Januar 1918. Es war sehr kalt. Ich war zum Kehrdienst in der Stadt, aber nachmittags hat man uns fortgeschickt. Auf dem Rückweg traf ich Monsieur Fakier. Er kam auf mich zu und sagte mir, man habe Deportationen angekündigt. Er selber, aber auch Monsieur Richard und mein Vater seien dabei. Der 13-jährige Yves Congar lebt in der Nähe von Sedan, das seit über 3 Jahren von den Deutschen besetzt ist. Mehrere Offiziere mit ihren Burschen und Hunden sind bei den Congars einquartiert. Die Einwohner von Sedan werden ausgepresst. Gerade wurden die Lebensmittelpreise wieder erhöht. Von Beginn an hat die deutsche Armee die Haager Kriegsrechtskonvention gebrochen. Zu den Hauptvergehen gehören der Überfall auf das neutrale Belgien und Geiselnahmen. Schon in den ersten Kriegstagen wurden Zivilisten als Schutzpfand für befürchtete Sabotageaktionen genommen. Jeder Widerstand sollte unterbunden werden. Anfang 1918 deportieren deutsche Besatzer erneut Zivilisten. 600 Franzosen sollen in Holzminden und Litauen interniert werden, das seit 1915 okkupiert ist. Dann kam die letzte Stunde, die Stunde des Abschieds, der Umarmung. Wir waren überwältigt von unseren Gefühlen, von unserer Angst, von unserem Schmerz. Ich habe viel geweint. Wir haben entschieden, dass Papa nur mit seinen Söhnen zum Treffpunkt geht. Wir durchquerten das Dorf und jeder schaute uns nach. Schließlich nahm Papa uns zur Seite und sagte, ich glaube fest daran, dass ich wiederkommen werde. An diesem Abend habe ich viel gebetet für meinen Vater und die anderen Deportierten. Liebe Frau Pöhland, ich weiß, dass Ihnen das Liebste, was Sie auf der Welt hatten, geraubt worden ist. Es ist der härteste Schicksalsschlag, der Sie treffen konnte. Ich habe dem Verstorbenen leider nicht so nahe gestanden, als ich es gewünscht hätte. Wenn ich ihn in Sitzungen und Versammlungen reden hörte, wie er mit jenem heiligen Eifer für unsere Ideale kämpfte, dann habe ich empfunden, dass ich es hier mit einem ganz prächtigen Menschen zu tun hatte. Ich fühle Ihren Verlust als einen persönlichen. Und doch dürfen Sie nicht zusammenbrechen, denn Sie haben eine Lebensaufgabe. Sie haben ihre Kinder zu aufrechten Kämpfern zu machen, damit sie ihren lieben Papa dermaleinst rächen. Damit sie an einer Weltanschauung mitarbeiten können, die so viel Wahnsinn ausschließt. In diesem Sinne sende ich Ihnen und Ihren Kindern mein allerherzlichstes Beileid. Die Sozialdemokratin Anna Pöland erhält diesen Brief von einem Genossen. Ihr Mann Robert ist in Flandern gefallen, jetzt ist die Familie mittellos. Etwas Geld verdient Anna als Hemmschuhlegerin bei der Reichsbahn. Die Kinder essen bei der kirchlichen Armenküche und der Älteste gibt sein Lehrgeld ab. Die angebotene Unterstützung einer Bremer Kaufmannsfrau lehnt Anna Pöland rigoros ab. Einer Freundin schreibt sie: Sie meinte, es wäre doch schön, wenn unser Ältester etwas anderes würde. Was die wollen, durchschaue ich aber. Unsere Kinder für sich gewinnen. Ich habe ihr gesagt, es sei Sache des Staates, für begabte Kinder Geld herzugeben. Ich möchte nicht gern abhängig sein. Sie meinte, unsere Kinder würden alle steigen, sie wären alle nicht dumm. Darauf antwortete ich ihr, dass sie nicht kriechend steigen würden. Wir wären keine Streberseelen. Für ihre Kinder wünscht sich Anna Pöland das Ende der Ausbeutung, eine andere Gesellschaft. Sie gehört zu den Frauen, die sich in Bremen der Räterevolution anschließen. Überall Streiks gegen den Krieg. Massenstreiks in Wien, Massenstreiks in Berlin und Hamburg, Kiel und im rheinischen Industriegebiet. In den Munitionsfabriken haben sich Arbeiterräte gebildet. Aber das Beste und Größte weißt du noch gar nicht, Tagebuch. Am 3. März ist es zwischen Russland und uns zum Frieden von Brest-Litowsk gekommen. Der Bolschewistenführer Leo Trotzki, ein Freund Lenins und Feind Kerenskis, hatte schon vor dem Friedensschluss erklärt, der Krieg sei zu Ende. Nun ist er wirklich zu Ende. Was wird mit den Tausenden von russischen Gefangenen, die in unserem Schneidemühler Gefangenenlager sind? Dürfen die jetzt nach Haus? Die 16-jährige Elfriede Kur lebt in Schneidemühl, dem heutigen Piwa. Seit 4 Jahren führt sie ein Kriegstagebuch. Kein Stimmungsumschwung entgeht ihr. Russland steckt mitten im Bürgerkrieg. In der Duma in St. Petersburg werden Reformen diskutiert, während die Bolschewiken im ganzen Land ihre Macht ausbauen. In Tatarstan im Norden des Russischen Reichs ist Marina Jurlowa verhaftet worden. Ich lag auf einem Strohbündel an der Wand eines stickigen grauen Loches, in dem nach Farbe und Geruch zu urteilen, das Tageslicht seit längerer Zeit gestorben war und seinen ekelhaften, stinkenden Leichnam zurückgelassen hatte. Ich stützte mich auf die Ellenbogen und betrachtete in stumpfsinnigem Entsetzen diesen Winkel. Schritte im Korridor. Alles in Ordnung, Nummer 54? Hier. Marina Jurlowa ist 18 Jahre alt. Sie kämpfte in einer Einheit von Kosaken, die wegen ihrer Zarentreue bei den Rotgardisten verrufen sind. Am Morgen erwachte ich vom Geräusch marschierender Truppen, die an der Gefängnismauer vorüberzogen. Die Soldaten schienen den Gefängnishof überquert zu haben. Ich hörte ein scharfes Kommando. Halt! Stille. Dann das Krachen einer Salve, deren Echo wie der Flügelschlag eines Taubenschwarms über den Hof rauschte. Dann der Abmarsch des Exekutionskommandos. Das wiederholte sich, 2 oder 3 Mal. Beim letzten Mal gab es einen großen Tumult draußen auf meinem Korridor. Eine Liste wurde verlesen. 50, 51, 52, 53. Ich saß aufrecht auf meiner Pritsche, die Fingerknöchel gegen die Zähne gepresst. Nicht 54, flüsterte ich. Nicht 54. Oh Gott, lass es nicht zu, dass sie mich töten. Marina Jurlowas Hinrichtung findet nicht mehr statt. Zarentreue Einheiten bombardieren Kasan und befreien die Gefangenen. Nach Nordfrankreich kehren Mitte April die alten und kranken Geiseln aus deutscher Gefangenschaft zurück. Yves Congars Vater ist nicht dabei. Ich habe einige Stunden mit Monsieur Fakier, Monsieur Douin, der mit ihm zurückgekommen ist, und mit Monsieur Mérieux verbracht. Papa ist gesund, sagen sie. Ein Wunder, denn sie haben mir von der Barbarei erzählt und wie die Boche die Deportierten behandeln. Die Reise nach Litauen dauerte 5 Tage und 6 Nächte. Als sie ankam, gab es einen heftigen Schneesturm. Sie mussten viele Kilometer zu Fuß laufen. Der Wind schlug ihnen eiskalt entgegen. Als sie den kleinen Ort erreichten, die Kleider vom Schnee durchnässt, die Füße fast erfroren, hungrig und durstig, wurden sie in eine Scheune gesperrt, die vielleicht für 80 Männer ausgereicht hätte. Sie waren aber 400. Die Geiseln mussten im Wald arbeiten, Schnee schippen oder Bäume fällen und stutzen. Die anderen Deportierten werden weiterhin festgehalten. Yves Congars Vater wird erst im Dezember nach Sedan zurückkehren. Am 16. oder 17. Juli ist die ganze Zarenfamilie in Jekaterinenburg ermordet worden. Zar Nikolaus, Zarin Alexandra, die schönen Prinzessinnen und der junge Zarewitsch, der ein Bluter war und vom Leibwächter getragen werden musste. Alle sind zusammengetrieben und erschossen worden. Was für ein Blutbad. Wenn ich dann noch denke, wie die Russen zuerst die Zarenfamilie vergötterten und für sie und Russland in den Tod gingen. Wird es bei uns auch so sein, dass Kaiser Wilhelm, Kaiserin Auguste Victoria und alle Prinzen und Prinzessinnen, auch der Kronprinz und die Kronprinzessin Cäcilie, erschossen werden? Lieber Gott, bitte, bitte nicht. Wenn das Kaiserhaus am Krieg schuld ist, kann man es ja auch anders bestrafen, lieber Gott. Du bist doch für Milde, oder? Die Bolschewiken haben ihre Macht weiter ausgebaut. Die zarentreuen Truppen versuchen, die Strecke der transsibirischen Eisenbahn zu halten, einen der letzten verbliebenen Fluchtwege. Marina Jurlova hat es bis Sibirien geschafft. In Omsk wird sie in einem Militärkrankenhaus behandelt. Dort besucht sie einen Hauptmann, auf den die junge Kosakin Eindruck macht. Er rät ihr, Russland so schnell wie möglich zu verlassen und verschafft ihr eine Fahrkarte nach Wladiwostok und die nötigen Papiere zur Flucht nach Japan. In meinem Zugabteil fand ich ein Päckchen, auf dem in großen Buchstaben mein Name stand. Ich hatte nicht bemerkt, dass der Hauptmann es zurückgelassen hatte. Als ich es aufknotete, begann ich zu weinen. Es enthielt eine Garnitur Unterwäsche. Wer will, mag es für ein sehr unromantisches Ende meiner Liebesgeschichte halten. Es war keine gewöhnliche Soldatenunterwäsche aus dem rauen gelblichen Militärstoff, sondern feinstes weißes Leinen. Daneben lagen in braunes Papier gewickelt 10 Tafeln Schokolade und 4 Taschentücher. Ich hatte schon fast vergessen, dass es so etwas gab. An der Westfront werden wieder einmal Entscheidungsschlachten geschlagen, ohne dass eine Entscheidung fällt. Ernst Jünger ist dort seit Kriegsbeginn im Einsatz. Der junge Kompaniechef erlebt die 100-Tage-Offensive der Entente und steht im August bei Bernis britischen Einheiten gegenüber. Ernst Jünger wird angeschossen. Die Selbstinszenierung des furchtlosen Kämpfers hält er durch bis zuletzt. Dass er für seine eigenen Leute mittlerweile zur Gefahr geworden ist, bemerkt er nicht. Nach einigen Augenblicken, als die Staubwölkchen der aufschlagenden Kugeln uns noch immer umspritzten, kroch der einjährige Hengstmann, der mir, seitdem er in der 7. Kompanie war, durch seine anständige Gesinnung in jeder Beziehung angenehm aufgefallen war, zu mir und erbot sich, mich auf den Rücken zu nehmen. Ich setzte mich also auf ihn und wir entfernten uns im Trab. Nach einigen Schritten stolperte er indessen und wir fielen beide hin. Ich hatte genug zu tun, seine vielen Entschuldigungen abzuschneiden, und mit meinen Worten, nun los, entweder kommen wir durch oder nicht, setzte er sich wieder in Trab. Leider kamen wir nicht durch. Ich hörte ein leises metallisches Sirren und merkte, wie Hengstmann unter mir zusammenbrach. Ein Schuss durch den Kopf hatte ihn niedergeworfen. Ich löste mich von dem Erstarrenden, der noch meine Schenkel umklammert hielt, und kroch, von Geschossen umzischt, hinter die nächste Bodenwelle. In notdürftiger Deckung wurde mir erst der Nibelungentod des treuen Menschen klar. Jedenfalls gibt es von jetzt an mehr denn je für mich nur einen wünschenswerten Zustand des Gegners. Das ist der Tod. Es geht mit Deutschland zu Ende, Tagebuch. Wir haben bei Amiens eine schreckliche Niederlage erlitten. Die meisten unserer Soldaten haben sich den Engländern ergeben. Auf dem Bahnhof hat ein Unteroffizier zur Großmutter gesagt: Na, Mutterchen, nun könnt ihr bald eure Suppenbude zumachen. Wir sind fertig, fini, paschol. Als Großmutter vom Bahnhofsdienst heimkehrte, war sie sehr blass. »Kind, koch mir einen starken Kaffee«, sagte sie. Ich brühte so viel geröstete Gerstenkörner auf, dass der Kaffee schwarz aussah. Es tat ihr gut. »Du siehst auch aus, als wolltest du gleich umfallen«, meinte sie. Wir guckten uns prüfend an. »Mir ist gar nichts«, sagte ich. Der Italo-Amerikaner Vincenzo D'Aquila hatte sich als Kriegsfreiwilliger bei der italienischen Armee eingeschrieben. Als Sekretär des Generalissimo hat er den ganzen Zynismus der Militärführung erkannt. Aufgewachsen im Schmelztiegel New York ist ihm die alte Welt fremd. Ich betrachte einmal Little Italy oder Yorkville, dort, wo die Italiener und Deutschen sich in New York niedergelassen haben. Was für einen Aufschrei würde es geben, wenn die Italiener die ganze Mulberry Band für sich allein fordern würden? Die Deutschen die 86. Straße der East Side oder die Iren Chelsea um die 23. herum? Und zwar so, dass ihre Nationen die anderen komplett ausschließen. Vielleicht würden die Chinesen dann die Pell Street und die Mott verteidigen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto absurder und sinnloser kam mir der Krieg vor. Und ich fragte mich, warum ich eigentlich daran hatte teilnehmen wollen. Ich hatte mich immerhin freiwillig gemeldet. Egal, welche Seite auch gewinnen sollte. Man konnte keine befriedigenden Zustände für die verschiedenen Völker schaffen. In einem 14-Punkte-Plan schlägt der amerikanische Präsident Woodrow Wilson ein verbindliches Völkerrecht vor, mit nationaler Selbstbestimmung und dem Völkerbund als Kernpunkten. Wilsons Vision von der New Society of Nations bringt dem US-Präsidenten den Friedensnobelpreis ein, bleibt in Europa aber weitgehend folgenlos. Kaiser und deutsche Heeresleitung sehen jetzt die Möglichkeit, den Krieg für sich selbst einigermaßen glimpflich zu beenden. Seit September drängen die Militärs auf Gespräche über einen Waffenstillstand. Die Antwort der Entente lässt nicht lange auf sich warten. Die Räumung aller besetzten Gebiete, Ende des U-Boot-Kriegs, Übertragung der Macht an ein Parlament und die Abgabe aller schweren Waffen gehören zu den zentralen Forderungen. Darauf will sich die deutsche Führung nicht einlassen. Ihr Widerstand geht von einer grotesken Überschätzung der eigenen Verhandlungsposition aus. Sie, die bisher die Haager Konvention ignoriert oder gebrochen haben, wollen Vertragsbedingungen diktieren. Dazu ist niemand bereit. Yves Congar notiert in seinem Tagebuch: Das Verhalten der Boche gegenüber den Franzosen ist beschämend. Es ist unglaublich und unerhört, dass sie die Kriegsbeute nach Deutschland schicken. Das sind vor allem unsere Möbel und unser Schmuck. Der Bahnhof steht voll. Davon können sie ganze Städte nur einrichten. Egal. Ich hoffe nur, sie gehen bald. Während die Offiziere in Frankreich den Abtransport ihrer Kriegsbeute organisieren, soll die deutsche Flotte ausrücken zum letzten Gefecht. Die Matrosen haben am 28. Oktober in Kiel gemeutert, weil sie dachten, Admiral Scheer wolle die deutsche Hochseeflotte vor England mit Mann und Maus ehrenhalber untergehen lassen. Die Schlachtschiffe hatten Befehl, nach der englischen Küste auszulaufen, wo sie mit amerikanischer Hilfe bestimmt geschlagen worden wären. Die Matrosen hatten nicht die geringste Lust, in letzter Minute Opfer einer sinnlosen Seeschlacht zu werden. Sie wollten nach Haus. Kaiser Wilhelm soll sich ins große Hauptquartier begeben haben. Viele Leute sagen, dass es Deutschlands Ehre retten würde, wenn er sich entschlösse, wie seine Soldaten an der Front den Heldentod zu sterben, ehe er gefangen genommen wird. Sie meinen, jeder echte Kapitän müsse mit seinem Schiff untergehen und darum sei es jetzt für den Kaiser Zeit. Der Kaiser stirbt nicht den Heldentod. Er dankt ab und flüchtet nach Holland ins Exil. Jetzt fordern Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Die Sozialdemokraten sind gespalten. Arbeit und Soldaten! Am 9. November kommt der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Scheidemann mit der Proklamation der Republik der Revolution zuvor. Arbeit und Soldaten! Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Folgen des Kriegs, Not und Elend werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind still und unsichtbar geworden. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Silvester. 1918 hat den Krieg beendet und die Revolution gebracht. Der Frieden wird wohl sehr schlecht werden. Man kann sagen, dafür haben wir den Bürgerkrieg. Nein, so weit ist es noch nicht, trotz allem Schlimmen. Dass wir damit gleich gute Zeiten bekämen, glaubt kein Mensch. Aber der enge Schacht, in dem wir staken, in dem wir uns nicht rühren konnten, ist durchkrochen. Wir sehen Licht und atmen Luft. Das Licht, das die Künstlerin Käthe Kollwitz am Ende des Tunnels ausmacht, ist schwach. Über 1,3 Millionen tote französische Soldaten, 1,7 Millionen tote Russen, 900.000 Briten, 126.000 Amerikaner und fast 1,8 Millionen Deutsche. Dazu Millionen von Hungertoten, Verwundeten und psychisch Kranken. Erst der Versailler Vertrag vom Juni 1919 beendet den Krieg. Doch seine Bedingungen sind eine schwere Hypothek für Deutschland. Das Deutsche Reich soll die alleinige Verantwortung für den Kriegsausbruch übernehmen. Die Reparationen werden Generationen belasten. Mit dem Ende des Kriegs bricht eine neue Zeit an. Auf dem Kontinent haben die Monarchien ihre Macht weitgehend verloren. Republiken entstehen. Weiter gerungen wird um nationale Selbstbestimmung, demokratische Teilhabe und Frauenrechte. Anna Pöland stirbt im Februar 1919 an Entkräftung, wenige Tage nach der Niederschlagung der Bremer Räterepublik. Sie hinterlässt 5 Kinder. Die Zwillinge Grete und Lotte sind gerade 10 Jahre alt. Elfriede Kur erlebt die wilden 20er Jahre in Berlin, wird Tippelschickse, wie sie sagt, Tänzerin. 1933 emigriert sie mit ihrem jüdischen Ehemann in die Schweiz und stirbt 1989. Yves Congar wird 1930 in seiner Heimatstadt Sedan zum Priester geweiht. Er gehört zu den Wegbereitern der Nouvelle Théologie und engagiert sich als Arbeiterpriester. 1994, ein Jahr vor seinem Tod, wird er Kardinal der römisch-katholischen Kirche. Paul Pirot kehrt im August 1919 in die Dordogne zurück, zu seinem Sohn und seiner Frau Marie. Ich glaube, nach dieser Prüfung kann es nur noch besser werden. Und unser Glück wird dauerhafter sein, weil wir durch die Opfer, die wir bringen mussten, seinen Wert wirklich zu schätzen wissen. Manche reden ja von den besten Jahren, die hier geopfert wurden, von der verlorenen Generation, die jetzt so nichts mehr in der Lage ist. Das würde ich nie sagen. Aber ich glaube, dass wir durch die Kraft unserer Liebe immer jung bleiben. Genau so, als wären wir immer 20- oder 30-Jährige. Die Liebe, die uns verbindet, wird nie sterben. Serge bleibt ihr einziges Kind. Über viele Jahre ist Paul Pirot Bürgermeister von Nanteuil-de-Boursac. Er stirbt 1970, Marie 1978. Der hochdekorierte Soldat Ernst Jünger verarbeitet sein Tagebuch zum Roman In Stahlgewittern. Er wird mehrfach mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und stirbt, immer noch umstritten, im Alter von 102 Jahren. Den Tod ihres Sohnes in Flandern erlebt die Künstlerin Käthe Kollwitz als Zäsur. Das Motiv der trauernden Mutter zieht sich durch das Werk der politisch engagierten Künstlerin. Eine Plastik wird am Soldatenfriedhof in Dixmöden aufgestellt. Die Skulptur eines trauernden Paares. Mann und Frau mit gesenkten Köpfen. 1932 besucht sie den Friedhof mit ihrem Mann Karl. Rückblickend auf die Zeit in Belgien ist mir am schönsten in Erinnerung der letzte Nachmittag, wo von Houten uns noch einmal hinfuhr. Er ließ uns allein und wir gingen von den Figuren zu Peters Grab. Und alles war lebendig und ganz gefühlt. Ich stand vor der Frau, sah ihr mein eigenes Gesicht, weinte und streichelte ihre Backen. Der Karl stand dicht hinter mir. Ich wusste es noch gar nicht. Ich hörte ihn flüstern. Ja, ja. Wie waren wir da zusammen? Vierzehn. Tagebücher des Ersten Weltkriegs von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Das Ende als Anfang. Es sprachen Jonas Beck, Sigrid Burgholder, Johanna Gastorf, Lisa Jobt, Ben Lichtenberg, Camilla Renschke, Simon Roden, Luis Friedemann Thiele, Sabina Troger und Max Tuveri. Der Erzähler Ulrich Nöten. Musik Maria Jonas und Holger Mettin. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Barbara Göbel. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Christoph Pragua. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Informationen und Download der Sendung finden Sie unter wdr5.de und im WDR-Feature-Depot. Die 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs sind auch Grundlage eines Doku-Dramas im Fernsehen, zu sehen ab 29. April auf Arte und am 27. und 28. Mai im Ersten. In der nächsten Woche beginnt an dieser Stelle eine neue Reihe. Bilder aus der Provinz. WDR 5.